Und das Amulett der kindlichen Kaiserin? Glaubst du, sie werden es nicht respektieren? Schließlich sind auch sie Geschöpfe Phantasiens. Schon, aber dazu müssten sie es sehen und ihr Blick würde dich treffen. Weiß nicht, ist jedenfalls sehr bedenklich. Du wirst tun müssen, was alle tun müssen. Warten, wie sie entscheiden, ohne zu wissen, warum. Atrio nickte nachdenklich. Die kleine Urgel kam aus der Höhle. Sie schleppte ein Eimerchen mit einer dampfenden Flüssigkeit, unter dem anderen Arm hatte sie einige Bündel getrockneter Pflanzen. Vor sich hin murmelnd ging sie zu dem Glücksdrachen hinüber, der noch immer reglos schlief. Sie begann, auf ihm herumzuklettern und die Umschläge auf seinen Wunden zu erneuern. Ihr riesenhafter Patient seufzte nur einmal zufrieden und streckte sich aus, sonst schien er vor der Behandlung kaum etwas zu bemerken. Die Turmuhr schlug 3. Wenn überhaupt, dann hatte der Vater spätestens jetzt gemerkt, dass Bastian nicht nach Hause gekommen war. Ob er sich wohl Sorgen machte? Vielleicht würde er losgehen und ihn suchen. Vielleicht hatte er schon die Polizei benachrichtigt. Am Ende wurden schon Fahndungsmeldungen im Rundfunk durchgegeben. Bastian fühlte einen Stich in der Magengrube. Und wenn es so war, wo würden sie ihn suchen? In der Schule? Vielleicht sogar hier auf dem Dachboden. Um seine Unruhe loszuwerden, lief Bastian ein bisschen im Speicher hin und her, schrak aber plötzlich zusammen. In einem dunklen Winkel bewegte sich eine Gestalt. Erst auf den zweiten Blick erkannte er, dass dort ein großer, halbblinder Spiegel stand, in dem er undeutlich sich selbst gesehen hatte. Schön war er wahrhaftig nicht, mit seiner dicken Figur und den X-Beinen und diesem käsigen Gesicht. Er schüttelte langsam den Kopf und sagte laut, »Nein!« Dann ging er zu seinem Mattenlager zurück. »Wo waren wir stehen geblieben?« fragte Engiwuk. »Beim großen Rätseltor.« »Richtig. Nehmen wir an, es ist dir gelungen, durchzukommen. Dann und erst dann wird für dich das zweite Tor da sein, das Zauberspiegeltor. Dieses zweite Tor ist sowohl offen als auch geschlossen. Hört sich verrückt an, wie? Vielleicht sagt man besser, es ist weder geschlossen noch offen, obwohl es dadurch nicht weniger verrückt wird. Kurzum, es handelt sich dabei um einen großen Spiegel oder sowas, obwohl die Sache weder aus Glas noch aus Metall besteht. Woraus, hat mir nie jemand sagen können. Jedenfalls, wenn man davor steht, dann sieht man sich selbst. Aber man sieht nicht sein Äußeres, sondern man sieht sein wahres inneres Wesen, so wie es in Wirklichkeit beschaffen ist. Wer da durch will, der muss, um es mal so auszudrücken, in sich selbst hineingehen. Aber erlebt, dass Besucher, die sich für besonders untadelig hielten, schreiend vor dem Ungeheuer geflohen sind, das ihnen in dem Spiegel entgegengrinste. Manche mussten wir sogar wochenlang kurieren, ehe sie überhaupt wieder in der Lage waren, die Heimreise anzutreten. »Wir«, brummte die Urgel, die eben mit einem neuen Eimerchen vorbeikam. »Ich höre immer »wir«. Wen hast du denn kuriert?«